Ross, heiliger Weid, allen Brenn, brünstiger Schuld. Wenn ich nicht der Rettung komm, in Rettung kieße sie Sieg, und ich wähle sich, wie mir gehört, nach Fall, taugt er mir nicht. Umrissig und harsch, reitet er harsch,